Es ist der 31.12.2022. Mein Name ist Henrik und ihr hört Questcast. Hallo, liebe Leute, auf unserem Discord. Ich wollte ganz gerne zum Jahresende euch nochmal kurz eine, ich nenne es mal Behind-the-Scenes-Folge noch aufnehmen, um ein paar Themen zu besprechen, nach vorne und nach hinten zu schauen und ja, so eine kleine Statusmeldung nochmal abgeben. So wie man das halt so macht am Jahresende, dass man nochmal Resümee zieht. Und euch damit informieren. Weil ihr inzwischen ja durch den Discord auch großer Teil und interaktiver Teil auch des ganzen Projekts geworden seid. Und diese Audioaufnahme, Entschuldigung, diese Audioaufnahme wird auch nur auf dem Discord geteilt, denn, da gehe ich davon aus, dass es am ehesten Leute interessiert. Wenn ich das werde ich jetzt nicht einfach so hochladen in den Stream, das ist eher was für uns. Damit ihr auch nochmal wisst, was ist eigentlich so mit dem Projekt Questcast. Ich werde nach hinten schauen, ein bisschen auf die Statistiken, wie ist das Ganze gestartet. Ich werde nach vorne schauen, was soll kommen. Ich werde auch ausschließen, was nicht kommen soll. Und ich werde nochmal auf das Thema Support von euch nochmal kommen, um da auch nochmal eine Frage zu beantworten. Aber schauen wir erstmal zurück. Also die Anfänge. Questcast März 2018. Da hatte ich angefangen, nach einigen Ausprobierereien auf YouTube und dergleichen, war März 2018 so der Beginn, das Gürnwald-Anwesen mit Cthulhu. Da hat man erstmal einfach angefangen. Ach, 2018 ist auch schon wieder lange her, ne? Naja, und dann Spotify fing ungefähr an Februar 2019, wo die ja dann auch überlegt haben, man könnte ja eigentlich mal Podcast-Plattformen dazu aufbauen. Und schauen, was man dann daraus so macht. Featuremäßig hat sich nicht so viel getan. Spotify ist immer noch schwierig, im Podcast zu hören. Aber die reißen nach wie vor ziemlich den Markt an sich. Ganz interessant, wie sich das entwickelt. Wie die Leute auch Podcasts inzwischen hören. Die finden das wohl ganz gut. Aber mir ist immer wichtig gewesen, es gibt da nicht diese Entscheidung. Ich bleibe jetzt nur bei Spotify. Nein, wenn jemand sagt, Spotify finde ich doof, was ich auch verstehen kann, dann kann man das auch einfach im Podcast-Feed oder sich die Folge runterladen oder sowas. Das war mir immer wichtig. Das zerfasert zwar ein bisschen die Hörerschaft, aber dafür hat man dann die freie Auswahl, wie man es machen möchte. Der Grundgedanke ist aber immer gleich geblieben. Ich wollte, dass die Leute Pen and Paper entdecken, spielen können, das Hobby für sich entdecken, sich entwickeln. Und sagen, oh Mensch, das ist ja was für mich. Dass die das vielleicht gar nicht wussten oder vielleicht niemanden im Umfeld hatten, der sich für das Thema interessiert hat. Und dann merken, oh cool, das ist, Pen and Paper ist voll super. Das ist nicht einfach irgendwie nur so ein Ding, wo man schauspielern muss und alles ist peinlich und so. Nee, das ist was Schönes. Und diesen Grundgedanken, der hat sich immer fortgesetzt und ich hoffe auch auf die Zuhörerschaft soweit übertragen und ist auch immer raushörbar, wie wir Pen and Paper machen. 2022, wenn wir mal schauen, was das Jahr so passiert ist. Also ich habe mal einen Blick in die Statistiken geworfen. Wir haben inzwischen fast 100.000 angefangene Episoden, über 1.272 FollowerInnen, die sich das Ganze anhören. Also diese 100.000 kommen wahrscheinlich dadurch zustande auch über Leute, die eben nicht folgen. Und das sind schon krasse Zahlen. Wir haben ungefähr, wenn man sich das mal so... wenn man dann mal so schaut, wer wirklich aktiv regelmäßig reinhört, sind das ca. 300 Leute. Das schwankt immer zwischen aktuell 250 und 300 über 140 Episoden. Und das sind sehr starke Zahlen. Das kann man nicht so vergleichen wie mit zum Beispiel einem YouTube, sondern das ist ein Podcast wird ja auch ganz anders gehört und konsumiert. Und das sind schon Zahlen, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir die haben. Das ist jetzt nicht etwas, wo... Sponsoren klingeln und Spotify uns die Füße hier küsst. Nein, aber das ist etwas, was schon für das, was wir hier machen, für das Thema, was man macht, als Podcastform ist das schon richtig, richtig stark und da freue ich mich, dass das so guten, großen Anklang gefunden hat. Dazu kam ja auch noch Discord. Der kam so richtig dann ins Rollen über so ein paar Leute, die gesagt haben, ja, kann ja nicht schaden, mach das doch einfach mal. Hatte ich einen Discord angefangen, ein bisschen strukturiert, vorher liefen ja nur die Aufnahmen drüber und das lief richtig gut und dadurch gab es dann auch mehr direkte Community, also was Greifbares. Nicht einfach nur Zahlen, die ich vorhin vorgelesen habe, sondern wirklich, da sind Leute und die spielen auch Pen Paper und die haben Bock und die haben bestimmte Meinungen und bestimmte Sachen, die sie gerne verfolgen möchten und was anbieten möchten an Spielen und so. Und das ist super. Das ist wirklich, das ist an sich schon ein Feedback, was mich sehr weit motiviert, das Projekt, den Pen Paper Podcast, Questcast weiterzuführen. Da schon mal danke und auch danke für die Spielrunden, die wir haben können, die ihr anbietet für die Leute. Da haben wir diesen Adventskalender. Ja, einen Adventskalender. Ein Eventkalender. Und dieser Eventkalender, da werden ja immer dann Runden eingetragen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Das hatte ich ja für alle geöffnet, dass wenn man dann was sucht oder was anbietet, dass man sich da eintragen kann. Und zusätzlich ja noch Dienstags treffen wir uns immer zum Spiele-Dienstag, wenn es denn klappt, für zum Jackbox spielen oder halt so irgendwie Spaß haben, ein bisschen über Pen and Paper quatschen. Und das ist super. Das hilft ja auch wieder mir so ein bisschen mehr Soziales im Leben zu haben, so einen Austausch mit Leuten. Das ist super. Also da auch nochmal Dankeschön dafür, dass ihr das mitbaut und somit auch mit formt. Auf der Negativseite 2022, ja, Twitter ist als Plattform weggebrochen. Das ist schade, weil man darüber sehr, sehr viele Leute erreicht hat. Ich habe ja schon da einige Vernetzungen gehabt und das habe ich jetzt einfach nicht mehr. Ich bin ja rüber gewechselt auf Mastodon, auch auf so einem Rollenspiel, auf so einer Rollenspielinstanz. Da war ich, bin ich jetzt auch sehr zufrieden, aber die Reichweite ist halt nicht mehr dementsprechend da und dann auch für Questcast. Ich bin aber nicht bereit, da wieder zurückzugehen zu dem Krypto-Fascho-King. Das möchte ich nicht. Nö, das brauche ich auch nicht. Deswegen ist zwar schade, aber ja, ist das schlecht für den Podcast? Weiß ich nicht. Man erreicht nicht ganz so viele Leute, aber naja, da komme ich später nochmal drauf. Vielleicht kann man da ja so ein bisschen gegensteuern. So, ja, was haben wir denn 2023? Was ist denn so geplant? Was habe ich mir jetzt so gedacht? Ich habe mir so ein Zettelchen geschrieben und habe mir überlegt, was wäre so ganz schön, was könnte kommen. Also nach wie vor wäre es super, wenn nach einer Anlaufphase, wenn ich jeden Montag wieder eine Folge anbieten könnte, wie sonst auch. Das braucht ein bisschen Anlaufphase. Es sind auch einige zwischen den Jahren immer krank geworden, dass einige Runden leider nicht klappen konnten. Aber ja, ich denke mal, das kriegen wir hin nach einer Weile wieder. Und der Bonus wäre für mich, wenn ich vielleicht sogar zwei Folgen in der Woche, nicht nur jeden Montag, sondern halt dazwischen auch irgendwie nochmal in der Woche was hochladen könnte. Das wäre ein schöner Bonus, aber dafür muss ich erstmal jeden Montag absichern, dass ich das habe. Spiele-Dienstag, ja, das möchte ich auch weiter gerne führen. Genauso wie die Community-Runden, die ihr anbietet, das finde ich immer sehr, sehr schön. Das belassen wir auch mal so. One More Multiverse würde ich gerne mehr mit einbinden. Das ist ja so eine Plattform über den Browser, wo man dann Rollenspiel betreiben kann, mit unterschiedlichen Regelwerken, so einer Pixel-Optik. One More Multiverse kann ich nur empfehlen. Wollte ich zwischen den Jahren gerne was anbieten, aber ihr wisst ja, wie das so ist. Dann ist alles voll und dann muss man auch so ein bisschen gucken, oh, ich will mich auch mal hinlegen. Ja, und deswegen habe ich das erstmal nochmal nach hinten gezogen. Und da würde es dann für mich auch dann vielleicht Sinn machen, das über Twitch dann auch mal zu machen, weil ansonsten finde ich Twitch für Rollenspiel-Streams immer so ein bisschen wenig zu gucken. Da finde ich persönlich die Podcast-Form schöner, aber mit One More Multiverse gäbe es auch was zu sehen. Und dann bin ich nicht abgeneigt, darüber vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Das plane ich jetzt schon relativ lange. Ich hoffe, 2023 kriege ich das hin. Und was ich gerne machen würde, wäre, wir haben ja hier schon ganz liebe Menschen von Ex und Keller schon im Podcast mal mit eingebaut oder auch hier auf dem Discord. Und das bringt mich so dazu, ich würde ganz gerne mal öfters in Koop mit anderen DMs oder anderen Spielerschaften vielleicht mal Abenteuer sich so austauschen, so hin und zurück, dass man sich mal vielleicht Leute ausleiht, Abenteuer mal anbietet und so ein bisschen Communities miteinander verbindet. Ich glaube, ich fände das ganz schön, wenn sowas funktionieren könnte. Und als Bonus, was mir noch eingefallen ist, der Gratis-Rollenspieltag ist ja in ungefähr 3 Monaten. Ich habe noch Status jetzt, keine Antwort bekommen, aber wenn wir da was anbieten könnten, wäre das sehr, sehr cool, um neue Leute vielleicht auf das Hobby zu kriegen. Vielleicht ein One-Shot, den man auch dann zeitlich begrenzt, das sind ja jetzt auch mehrere Tage, also mal gucken, da tut sich vielleicht irgendwas auf in den 3 Monaten, Das fände ich sehr, sehr schön. Ja, aber was soll nicht kommen 2023? Da habe ich ganz groß und dick aufgeschrieben, Bezahlschranken. Ich hab keine finanzielle Nöte und muss deswegen Questcast nicht finanziell irgendwie in die Waagschale werfen. Deswegen sind Bezahlschranken für mich kein Weg. Nichts, was ich gerne irgendwie einbauen würde, brauche ich nicht. Will ich nicht. Alles, was die Leute so weit hören, sollen sie auch ohne das zu bezahlen. Und auch Werbung von irgendwelchen Matratzen oder irgendwelchen Essensboxen oder so, das werde ich nach wie vor nicht mit einbringen. Was natürlich mal sein kann, ist, wie wir es bei manchen Folgen haben, die Werbung zum Beispiel von Fuchskind. Also immer, wenn Leute da direkt dran stehen, wenn ich das cool finde, wenn ich finde, die Leute brauchen Unterstützung, dann werde ich die gerne einbauen. Aber das hat jetzt auch nicht die Gewinnabsicht von meiner Seite. Das ist eher dann, weiß nicht, was Gutes tun. Die Leute, die das dann hören, dass die vielleicht sagen, ah ja, cool, von zum Beispiel Fuchskind würde ich gerne mal was in Auftrag geben oder so, was wohl, ich glaube, auch schon in der Vergangenheit passiert ist. Ja, und das würde ich ganz gerne weiter aufführen. Ja, und dann bin ich beim letzten Punkt. Support. Ich will es hier nicht zu lange machen. Ich will jetzt hier keine Sprache aufnehmen für 30 Minuten. Das jetzt auch nicht. Support von euch wäre so mein letzter Punkt. Wo ich vorhin angebracht habe, dass Twitter als Plattform ja tot ist. Für mich oder im Allgemeinen ja auch. Ich habe gehört, die kriegen noch nicht mal mehr das Klopapier in den Büros bezahlt. Also wie tot kann eine Firma sein? da Twitter wegbricht und ich gerne mehr Leute erreichen möchte irgendwie und das nicht immer ganz einfach ist mit so einem Nischenthema, freue ich mich immer sehr drüber, wenn ihr Werbung macht. Wenn ihr Werbung macht bei Leuten, wo ihr sagt, da passt das. Die fragen vielleicht, hey, ich suche irgendwie was, was ich zwischendurch als Podcast mal hören kann. Oder hey, das mit Rollenspielen, wie ist denn das? Ich verstehe das nicht so ganz, ich würde das auch gerne mal machen. So, dass sie dann vielleicht sagt, hey, ich kenne da was, das finde ich ganz gut. Dass ihr da Brücken baut. Nicht irgendwie jetzt in jedes Forum schreibt, hier Questcast, klickt hier, klickt da. Nee, aber wenn ihr sagt, das passt gerade eben und eure Oma sucht verzweifelt einen Rollenspiel-Podcast, dann schreibt ihr doch, lasst ihr mal doch den Link da. Und dann kann man da bestimmt irgendwie was machen. Das finde ich schön, das hilft und das bringt neue Leute wieder in das Hobby. Und auch sonst, wenn ihr irgendwie wisst oder merkt, da passt das einfach, dann gerne einfach eine Brücke bauen. Dann, wo ich den Discord, also unseren Community-Server erwähnt habe, wäre das auch nach wie vor schön, wenn ihr sagt, hey, Discord halten wir weiterhin lieb, also wir halten weiterhin einen guten, lieben Ton, wir kümmern uns darum, dass wir das alles moderieren, wir achten auf die Leute, dass die nicht von irgendwie zu schwierigen Themen, wenn die hier abschalten wollen, dass sie nicht von zu schwierigen Themen bombardiert werden, das wäre immer ganz schön und dass wir auch diese Community-Runden, diese Abenteuer, die ihr schon anbietet, das auch so weiterführen, das fand ich sehr schön und bleibt gerne dabei, also ich bin da sehr, sehr zufrieden, nochmal Dankeschön. Das ist ja auch eine Art von Support. Das möchte ich echt nochmal sagen, dass mir das auch wirklich hilft, dass wir auch so einen schönen, wirklich so eine kleine, nette Community haben und das noch sehr persönlich ist und ich glaube auch sehr einladend. Und wenn ihr das jetzt gerade eben hört und gar nicht so den Bezug dazu habt, dann kommt vielleicht mal zum Spiele-Dienstag. Ich mache da doch immer gerne ein Event dazu. Kommt einfach mal dazu, ihr müsst auch nichts mitbringen und dann könnt ihr euch selber mal davon überzeugen, was das denn hier mit Community und so auf sich hat. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wo ich gesagt hatte, ich habe hier keine Gewinnabsichten, ja, aber ich habe Qualitätsabsichten. Das bedeutet, ich möchte, dass der Podcast gut klingt. Wir nehmen ja über Discord auf und ich nehme das dann über OBS auf, wahrscheinlich vollkommen verkehrt, aber ich muss danach meistens nochmal über das Tool Auphonic nochmal gehen, um darüber das Audio die Audio-Streams schön auszusteuern. Und Auphonic kostet halt Geld und ich werde selber da Geld investieren, damit das ordentlich klingt. Man hat 2 Stunden Verarbeitungszeit, hat man sowieso immer free for house, aber was ich machen würde, ist einen Link teilen und da könnt ihr, wenn ihr sagt, ihr habt selber mal 5 Euro über und ihr würdet ganz gerne was in den Hut werfen, dann kann ich diese Credits dann benutzen, um dann Audio auch schön machen zu lassen. Das ist gerade hilfreich, wenn Leute nur auf ihrem Smartphone hören, habe ich schon gehört. So am PC ist das alles gar kein Problem, aber wenn man audiotechnisch, wenn das nicht so gut ausgestattet ist, dann fällt das auf dem Handy sehr schnell auf. Gerade die alten Folgen, da muss ich noch anfangen, die alle nochmal zu überarbeiten. Und da könnt ihr, müsst ihr aber nicht, da könnt ihr, wenn ihr dann bei Auphonic was reinwerfen wollt, das gerne tun, aber ich werde den Löwenanteil natürlich anbieten. Und das bedeutet zwar Geld, aber das soll dem Questcast an sich und den Leuten zugutekommen. Also davon habe ich keinen, da kann ich nichts mit irgendwie, da kann ich nicht mehr Edeka einkaufen gehen davon oder sowas. Das ist wirklich zweckgebunden. Und ja, wenn ihr dann was habt, tut das gerne mit dazu. Die Leute, die dann zum Beispiel die älteren Folgen auch hören möchten, die haben dann auch richtig was davon. Das klingt halt auch einfach dann besser. Und ist, glaube ich, der einfachste Weg, um eine Audiobearbeitung noch zu vereinfachen. Ich werde den Link von Auphonic dann dazu unter diese Botschaft nochmal posten. Und ja, Dankeschön schon mal, wenn ihr da was mit reinwerft. Und zum Abschluss wollte ich nochmal eure Wünsche nochmal annehmen. Also wenn ihr sagt, ihr habt irgendwas, was euch wichtig wäre, ihr habt irgendwas, was euch aufgefallen ist, irgendwas, was ihr gerne verfolgen würdet, was ihr gerne in 2023 als Wunsch äußern würdet, dann tut das hier gerne darunter, unter dieser Nachricht. Ich lese mir das alles gerne durch, ich gucke mir das gerne alles an. Und wenn ihr sagt, Mensch, das und das würde ich mir irgendwie für den Discord oder für den Questcast oder was auch immer irgendwie wünschen, dann schreibt das gerne mit auch drunter, weil das ist ja ein Stück weit auch euer Ding. Ich kann nur die Folgen so weit raushauen und mit den Leuten Spielrunden machen, aber dieses, wie die Leute, das, dieser ganze Discord, dieser ganze Community-Zusammensatz, das baut ihr ja mit und da seid ihr aktiv Teil davon. Und deswegen finde ich es nur richtig und wichtig, wenn ihr ebenfalls eure Wünsche äußern könnt und das ein bisschen mitformen könnt. Immer dann, wenn ihr was habt, postet es gerne drunter, schreibt mir eine DM, das ist auch in Ordnung. Ja, das, jetzt haben wir hier schon 16,5 Minuten aufgenommen. Das ist ja schon ein Laber-Podcast jetzt beinahe. Aber das ist so mir noch aufgefallen zwischen jetzt den Jahren. Find's immer so ein bisschen schade, dass ich nicht ganz so viel Energie habe, um noch mehr zu machen, wie es vielleicht andere Podcasts machen. Aber so ist das. Manchmal muss man eben auch so ein bisschen zurückstecken. Manchmal geht's einem nicht so gut, manchmal geht's einem besser und dann kann man nur so und so viel dann machen. Andererseits, die Zahlen, die ich vorgelesen habe, sind ja auch trotzdem sehr stark und es bewegt sich ja trotzdem immer was. Insofern schaue ich sehr, sehr positiv auf das ganze Ding Questcast und freue mich, dass wir uns alle so weit gefunden haben, dass das mit dem Rollenspiel so weit gut klappt, dass wir ein schönes Hobby befüllen, dass wir Leuten Pen and Paper näher bringen. Ja, und dass wir unsere Leben alle ein bisschen besser machen miteinander. Das freut mich. Jetzt wird das aber vielleicht gleich ein bisschen pathetisch und gleich fangen irgendwie Kinder an zu weinen und irgendwo weint auch ein alter Mann. Das möchte ich jetzt nicht. Deswegen wünsche ich euch ein schönes 2022 und rüberkommen 2023. Ich sag jetzt einfach mal, es wird besser. Ich sag das jetzt einfach mal. Ich habe mal in meine Questcast-Glaskugel geguckt und es wird besser. Es wird erträglicher, es wird schöner. Wir können alle unseren Teil, unseren kleinen dazu beitragen, dass es besser wird. Und dann lasst uns das doch machen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auch wieder. Schön bei Spielerunden, Spieledienstag, Folgen, alles, was da so gibt. Und ja, macht euch einen schönen, trinkt nicht zu viel, böllert am besten gar nicht, steckt das vielleicht lieber in Würfel, ich weiß nicht. Und ja, macht euch einen schönen, super, dass ihr mit dabei seid und wir sehen uns im nächsten Jahr. Macht's gut, ciao.